Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, willkommen beim Bobsomber Podcast. Ich bin heute nicht alleine. Jolien ist auch da. Hallo. So, kleiner Gastauftritt. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Sie war schon mal da. Da haben wir zusammen Weihnachtslied gesungen. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und wir haben Waffeleisen bekommen. Und zwar vom Backhauscast. Und das Ganze hatte ich schon mal online ausgepackt. Und jetzt wollte ich Jolien das mal zeigen. Wir machen das mal auf. Denn da ist ja nicht nur das Waffeleisen drin. Das ist das Waffeleisen. Das ist nicht mehr so ganz so taufrisch. Das hat hier schon so eine kleine Ecke. Das ist hier ein bisschen kaputt. Ich überlege schon. Na, wir gucken erstmal, bevor wir jetzt was anrühren, ob es überhaupt noch geht. Ne? Stecken wir mal einmal ein. Wo stecken wir es ein? Da hinten müssen wir backen. Ja, kannst du ja die Kaffeemaschine rausziehen. Ja. Den Schneebesen brauchen wir ja gleich, den Mixer viel mehr. So, jetzt gucken wir mal, wenn das drin ist. Immer raus, diese Dings hier. Mal gucken, dass es auch warm wird. Wenn es nicht warm wird, brauchen wir nämlich gar nicht. Ja. Jo, wird warm. Beide Seiten werden warm. Alles klar, kannst du rausziehen. Warm wird es noch? Funktioniert also? Ja, ist so ein bisschen oben an der Kante, ist so ein bisschen was abgebrochen. Ich nehme an, ist ein Transportschaden. So, guck mal, jetzt ist hier allerhand drin. Einmal ist hier so eine Schleife drin, eine grüne Schleife. Eine gestrickte Waffel. Da hat jeder mal so ein bisschen was dazu getan. Ein Buch von Perry Rhoden. Musik-CDs, die kommen aus Hamburg. Von dem... wie heißt er denn jetzt? Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Naja, ist ja auch egal. Und dann haben wir hier noch ein paar Aufkleber von allen möglichen Podcastern. Und das hier ist so Geocaching-Kram. Das kann man Trackables nennen die sich. Und ein schönes Buch. Da hat jeder mal so ein Rezept reingemacht. Guck, das ist die Oma von dem... Den Landstuhler kennst du doch auch. Guck mal. Das ist die Oma von dem. Oh. Hier, das ist der Landstuhler da. Siehst du? Ja. Den kennst du, ne? Ja. Ja, der war ja schon hier. Den seine Oma, die haben auch zusammen Waffeln gebacken. Und ganz, ganz viele Leute stehen hier schon drin, die schon gebacken haben mit diesem tollen Waffeleisen. So, und das machen wir auch. Wir haben Rezept, habe ich die doppelte Menge ausgedruckt. Da haben wir 1000 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker oder Rohrzucker, 50 Gramm Rohrzucker, Zucker oder Rohrzucker, dann nochmal 50 Gramm Rohrzucker für die Farbe. Ach nee, das brauchen wir ja nicht. Also haben wir im Ganzen 300 Gramm Zucker, 4 Esslöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz, 6 Esslöffel Öl, 1000 Milliliter Sojamilch, 200 Milliliter Mineralwasser und etwas Fett für das Waffeleisen. So, das habe ich von chefkoch.de. Hatte eine recht gute Bewertung und das machen wir jetzt einfach mal. Ich denke mal, wir brauchen das nur zusammenschütten, oder? Müssen wir da irgendwie was... Stellt euch mal hier hin. Das hat jetzt einmal kurz geklappert. Ich hoffe, den Rest macht der Spotify. Ist ein bisschen verheilt, aber wird schon gehen. Wir nehmen uns mal die große Schüssel. So. Und dann brauchen wir jetzt die Waage. Und jetzt müssen wir auch noch einmal kurz durch den Dings durch. Einmal gerade... Genau, hier einmal nochmal durchputzen. Geht schon, so ist gut. So, als allererstes haben wir 1000 Gramm Mehl. Das ist recht einfach, weil wir haben ein Paket. Und ein Paket sind, wie viel ist denn da drin? No. Das ist nicht, doch, 1000. 1000 Gramm, ach, das ist ja ein Zufall. Als wenn ich es geahnt hätte. Aber das machen wir jetzt einmal auf. Mach du das mal, ich kann das mit meinem Finger, ich habe noch immer ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk. Das geht im Moment nicht so gut. Vanillezucker haben wir auch noch, den können wir auch noch mit reinmachen. Du brauchst du da gar nicht, machen wir gleich hier in die große Schüssel. Zack, einfach alles hier rein. Da, zack, rein damit. So. Genau. Für den Geschmack haben wir Vanillezucker. Da habe ich mir überlegt, da machen wir auch mal einfach so zwei Pakete rein. Ja. Soll ich machen? Ja, mach du mal auf. Ich versuch's mal mit dem Backpulver. Ah, Backpulver kriege ich auch hin. Das habe ich auch gekriegt. So, Backpulver tun wir auch rein. 4 Esslöffel. Wie viel ist denn jetzt ein Esslöffel? Aber ein Mäuselchen kommt, die muss das jetzt aufklären. Inhalt für 500 Gramm Weizenmehl, also 2 Stück. Habe ich schon reingetan? Ja, Vanillezucker. Machen wir ruhig noch, oder? Moment mal. Nee, die Milch hat auch noch Vanillegeschmack. Das reicht dann wohl. Da machen wir jetzt zweimal Backpulver rein. Zucker, Rohrzucker. Ja, jetzt haben wir natürlich schon hier den Vanillezucker. Den müssen wir jetzt abrechnen. Das sind aber nur 8 Gramm. Komm, das können wir vernachlässigen. Dann nehmen wir jetzt 300 Gramm Zucker nochmal dazu. 250 und 250 Gramm Rohrzucker. Das brauchen wir nicht. Machen wir im Ganzen 300 Gramm Zucker. Jetzt brauchen wir die zweite. Rollkanin. Wir haben hier Schüssel von unseren Hunden. Sauer. Ja, läuft. Ist egal. Hauptsache schmeckt nicht nach Schappi nachher. So. Weiter. Jetzt machen wir hier 300 Gramm. 300 Gramm Zucker. So. Das passt. Das einmal da noch mit rein. Jetzt, was haben wir denn jetzt? Mehl haben wir 1000 Gramm, 300 Gramm Zucker, einen ganzen Schwung Haare. Sie hängt da so über dem Pott und liest. Das ist na gut, 1000 Gramm Mehl haben wir nochmal. 300 Gramm Zucker haben wir, 4 Esslöffel Backpulver. Ja gut, das haben wir ja dementsprechend mit dem Päckchen gemacht. Ist immer ein Päckchen für 500 Gramm, weil wir 1000 Gramm Mehl haben, machen wir halt 2 Päckchen. Dann 2 Teelöffel Salz brauchen wir jetzt noch. Die machen wir auch gerade rein. Teelöffel hast du schon. So. Einmal. Und nochmal. So. Jetzt haben wir 2 Teelöffel Salz. Jetzt müssen wir die großen Löffel haben. Esslöffel fürs Öl. Da haben wir Sonnenblumenöl hier einfach. Da machen wir jetzt nochmal 6 Esslöffel Sojaöl haben wir auch noch. Dann nehmen wir das Sojaöl. Das ist noch besser. Jetzt ein bisschen gerade so. Und dann zählen wir jetzt mal ab. 1. Dann nochmal 2. 3. 4. Und 5. Und noch einer. Ups, 6. Ist ein Schuss mehr, aber das ist egal. Das ist für den Geschmack. Öl ist ein Geschmacksträger, das ist also gar kein Problem. Wie viel brauchen wir denn jetzt? 1000 Milliliter Sojaöl, Sojamilch, Sojadrink. Wir haben hier von Alpro Mandel mit feinem Vanillegeschmack und 1000 Milliliter Sojamilch. Wie viel ist da drin? Wie viel ist da denn drin? 1 Liter. 1 Liter sind wie viel Milliliter? 1000, ne? Ja. Passt genau. So, dann können wir ja den ganzen Liter da rein tun und brauchen auch da nicht messen. Mensch, haben wir ein Glück. Als wenn das so geplant wäre, ne? Ja. So, da schütten wir jetzt da rein. Blub, blub, blub. Dann kannst du schon mal das Mineralwasser von draußen holen noch oder eben einmal. Das wird knapp. Passt aber, passt. Die Schüssel wird ziemlich voll, aber wir wollen ja auch nicht für zwei Leute Waffeln backen, sondern gleich kommen die Jungs noch um 3, die wollen bestimmt auch eine haben. Mineralwasser, da brauchen wir jetzt nochmal 200 Milliliter. So, da gucken wir mal, jetzt nehmen wir den Becher, genau. Und dann kannst du mal 200 Milliliter da reinmachen. Warte mal, einmal. So, macht Jolene jetzt 200 Milliliter da rein und dann können wir das umrühren. Ja. Ja, genau. Das sind schon 200 Milliliter Donnerwetter. Ach so, das ist ein riesen Bottich. So, jetzt müssen wir das aber ganz vorsichtig umrühren. Jetzt gehen wir darüber. Dann haben wir hier den Besen und das macht Jolene jetzt. Muss auch ein bisschen was machen. Nee? Machst du nicht? Muss ich das machen? Und dann musst du ja aber backen. Irgendwas musst du auch machen. So, jetzt gehen wir hier rein und dann machen wir. Gehen wir mal ganz langsam dran lang. Oh, das wird jetzt schön. Ne, jetzt habt ihr ein schönes Grundrauschen hier. Dann rühren wir das Ganze nämlich einmal ein bisschen durch. Wir gucken mal, dass wir auch wirklich alles schön umgerührt kriegen. Also nichts Besonderes, einfach nur Waffeln vegan, da braucht man einfach keine Eier reinmachen und ich glaube, sonst ist das eigentlich relativ ein relativ einfaches Rezept. Ne? Ich will den jetzt mal einen Gang höher stellen hier und noch einen Gang. So. Ist schon schön durchgerührt, das geht super. Ich wollte es eigentlich jetzt heute nicht mit der Hand machen, weil ich da echt noch Probleme mit habe. So. Was ist denn los? Bist du voll gekleckert? Macht nichts. So, jetzt gucken wir mal. Gut. Ja, das jetzt gucken schön. Wir einmal gerade, ob wir. Ja, ich habe den rausgezogen und dabei laufen lassen. Das soll man zwar normalerweise nicht machen. Ich wollte einmal mit dem Löffel dran lang. Lach nicht, Omi. Und das Mädchen hat ein bisschen Gelecker abgekriegt. Ist aber nicht weiter schlimm. Sie ist ja Kummer gewöhnt. Und jetzt müssen wir noch einmal unten vom Rand ein bisschen was herkriegen. Das muss noch einmal ein bisschen durchgerührt werden. Hier vor allen Dingen unten am Rand einmal lang kleckern. So. Und dann rühren wir das gleich nochmal im Grande Final einmal durch. Du kannst von der Seite, kannst du das schön sehen, wo noch was sitzt. Siehst du das? Ja, genau. Ja. Und dann können wir das gleich, ne? Wenn gut, dann gut. Ja, gut, wir werden das jetzt nicht so tausendprozentig machen. Aber der Topf ist schön voll geworden. Sehr voll. Sehr voll. Mhm. Da können wir eigentlich mal eine kleine Fotostrecke. Ich bin gleich wieder da. Dein Handy ist ja weg, ne, Julie? Ja, mein Handy ist auf dem Sofa da hinten. Das ist gut, weil ich mache jetzt auch gerade hier einmal, dass wir keine Störungen kriegen. Ja. Ein kleines Foto. So. So sieht der Pott also aus. Den kann ich dann, bei mir auf dem Blog ist das mit unten drunter. Den gehen wir jetzt noch einmal durch. Einmal nochmal schön. Ah. Ja, genau. Ne, mach noch, mach noch. Ich geh nochmal mit dem richtig raus. Ja, gut, kannst du ablecken, wenn du es magst. Ja. So, dann rühren wir das Ganze nochmal durch und was vom Rand war, noch ein bisschen mit runter. Und dann backen wir gleich. Back, back, back, back, back, ausbacken. Und schmeckt das? Ja. Ja. So. Jetzt können wir das schon mal wegtun. Rühren brauchen wir nicht mehr. Soll ich schon mal das Wasser? Ja, kannst du schon mal machen. Zack, das kommt da erstmal rein. Dann haben wir die Grundsache schon mal fertig. Das Waffeleisen machen wir schon mal an. So. Das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen mal gucken, wie hoch wir das. Ich weiß nicht, wie hoch wir das stellen müssen. Wir müssen das wahrscheinlich ausprobieren. Ja. Ist aber erstmal nicht so lange dann. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt einfach so backen können. Nicht, dass da noch von irgendwem irgendwie, die haben da Mettwaffeln drin gebacken und so. Das könnte vielleicht weniger köstlich sein. Aber wir werden das einfach mal probieren und vor allem müssen wir mal gucken, wie viel da rein muss. Jetzt müssen wir erstmal gerade ein bisschen ölen. Ja, kippen wir das da einfach rein und dann verteilen das hier. Wir haben so einen Ölpinsel da. Können wir auch mit dem Sojaöl machen, oder? Geht das nicht? Das ist kein Sojaöl, das ist Sonnenblumenöl. Das hier ist Sojaöl. Ja, das ist Sojaöl. Ach so, hier, wo man das lernen will, weiß ich ja gar nicht. Ja, cool, ne? Wow. Aber wir nehmen jetzt hier für Sonnenblumenöl immer nur ein bisschen, ganz kleinen Schluck, nur ein ganz bisschen. So, ja, das reicht schon. Guck, das verteilen wir jetzt hier so ein bisschen. Wolltest du das machen? Ja. Und wenn der Pinsel voll ist, kannst du oben auch was drauf machen. Die erste Waffel, die wird meist nicht so gut. Aber mal gucken, vielleicht gelingt es. Musst nur schnell machen, nicht, dass es... dass uns der Pinsel da anfängt zu schreuen. Weiß ja nicht, wie heiß das Ding ist. Das dampft auf jeden Fall schon. So, und jetzt probieren wir einfach erstmal, wenn du jetzt hier so eine aua, so eine Dings nimmst, so eine ganz normal, so ein, nimm mal hier, ein so eine Kelle voll, ne, einmal unten abschleppen, ein bisschen mehr rangehen, so, rein damit. So. Und dann... Ich glaube, mit einer kommen wir nicht aus. Wir müssen zwei nehmen. So. So. Und dann machen wir das mal zu. Hoppala. Und dann probieren wir es mal. Jetzt probieren wir mal, ob das Waffeln werden oder nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange man da jetzt warten muss, aber wir tun das einfach mal so leicht nach gut dünken. Man kann ja zwischendurch das Waffeleisen einfach mal aufmachen und mal reingucken. Du kannst ja mal googeln. Du kannst mal googeln? Was? Wie lange das drin bleiben muss. Ich weiß es nämlich auch nicht. Sollen wir mal ein Foto machen? So. Ja, ich muss immer ein bisschen was erzählen, dass euch nicht langweilig wird, ne? Aber, gut, die erste Waffel. Oh, die gehen aber auf. Donnerwetter. Nee, das war zu viel, Jolien. So viel brauchen wir nicht. Brauchen wir doch nur einen reinmachen. Guck dir, ich habe noch nie Waffeln gebacken. Oh. Die geht nämlich ganz schön auf, ne? Oh. Aber das macht auch nichts. Da wird es ein bisschen dicker. Oh, das war ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel. Na, das wird noch ein schönes Foto geben. Aber wir müssen ja auch ein bisschen was zu lachen haben, nicht? Ja. So. Ja, das... Das war ein bisschen extrem viel. Ja. Also, was haben wir gelernt? Das Waffeleisen darf nicht voll gemacht werden. Man muss das Waffeleisen bedacht füllen. Das ist wie bei einer Badewanne, wenn du zu viel Schaum drin hast und dann das Whirlpool aktivierst. Ja, ich will das irgendwie mal ausprobieren. Oh, ja. Ja gut. Aber wir warten jetzt, dass es dunkel wird und dann probieren wir es einfach mal. Ja. Hier schon mal. Ist noch heiß? Ja, sehr heiß. Leg's mir das mal. Ich esse es dann. Schmeckt? Geschmacklich geht das auf jeden Fall klar. Oh, das ist schön vanillig. Doch, kann man essen. Also ich würde sagen, ich beende das jetzt hier erstmal. Probier du auch nochmal. Lecker. Also geschmacklich ist es super, wie gesagt. Ich mache noch ein Foto von den fertigen Waffeln drunter im Blog und ja, wir werden jetzt backen hier. Ja. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.